Check it, it's the return to the armed gorilla. I'm shooting my shit more accurate than Chow Yun Fat in The Killer. You don't like me, but you give me respect. I'm not a vampire, but I put holes in your neck. Bust a flex, call me Con Ed. I turn your lights out, shorty stressing. So I dumped off in her mouth, you know the drill. Up in the hood, caps get pills. So I rap and talk about my rap skills. Crack kills, hold up, laser sharp lyrics, they leave your throat cut. Rhymes got you laying corner like a fiend doped up. Brooklyn connection, your best of coil, Popeye Doyle. I'm so funky, I flow like the milk that's spoiled. Olive oil, and just like that freak, you know the skinny ain't a MC alive that can get with me. What's next? I'm still breaking backs and necks. Blaze your broad, firebomb your whole project. You'll smack that clown, strapped to this drawer with the rhythm. In case you ain't know, that's how I'm living. Das ist Gentleman, wie Goliath. Dies ist eine Feature gepackt, sehr kompakt. Zwei Nationen hier vereinigt. Und du gehst nach Hause, bist beleidigt. Das ist Gentleman, wie Goliath. Dies ist eine Feature gepackt, sehr kompakt. Zwei Nationen hier vereinigt. Und du gehst nach Hause, bist beleidigt. Das sind deutsche Soldaten. Wir sind hier, um dich zu begraben. Wir haben nur einen Auftrag, yeah. Die Welt zu retten, wie gesagt. Blumen und die Haribos machen uns rap-technisch groß. Wir sind alles Freunde hier, ja. König und Affe, jedes Tier. Die Sonne scheint, the Jero Man. Was ist los, Rap-Präsident? Wir sind alles Freunde hier. Und auch man sich hier immer nur kennt. Rappende Anacondas im Zoo. Giraffen finden ihren eigenen Flow. Musik, die wird hier nun gespielt. Der König tanzt so wie Garfield. Das ist Jero Man, wie Goliath. Dies ist eine Feature gepackt, sehr kompakt. Zwei Nationen hier vereinigt. Und du gehst nach Hause, bist beleidigt. Das ist Jero Man, wie Goliath. Dies ist eine Feature gepackt, sehr kompakt. Zwei Nationen hier vereinigt. Und du gehst nach Hause, bist beleidigt.